Ist das korrekt, wenn ich annehme, wenn ich sage, du wärst für die Legalisierung von allen Drogen oder für Ja, deine Einschränkung? bin ich. Und ja, und wir sind live. Hi zusammen. Hallo, hallo. guten Hey. Morgen. Guten Morgen, genau. Gut, Simon, danke schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Jo, kein Ding, Für kein unser erstes Livestream mit dir. Na klar. Cool. Gibt's schon, Dennis, schaust du auf den Chat auf? Passt du auf den Ja, Chat klar, auf? ich gucke Haben einfach. wir? Ich passe ein bisschen im Chat Okay. auf. Jetzt können wir wahrscheinlich das auf Facebook dann posten. Alles. Ja, Genau. ich habe schon auf Facebook gepostet. Hoffen wir, dass jemand von deiner Tschüss. Community vorbeikommt. So, alles Mit Sicherheit. klar. Simon, für, ich weiß nicht, ob gerade noch irgendjemand zuschaut. Mal gucken, warte. So. Nikos Libertas, guten Abend. Hallo, Nikos. Guten Abend dir auch. Ja, können wir direkt loslegen. Also unser allergrößtes Thema ist, am besten ist Simon, nimmst du uns vorweg und stellst dich auch ganz kurz vor, was genau, wer dich noch nicht kennt. Also ich bin der Simon vom Kanal Open Mind und beschäftige mich auf meinem Kanal hauptsächlich mit dem Thema Drogen. Genau, und soll ich jetzt gleich auch das Thema ankündigen? Ja, klar. Ja, also es gab ja letzte Woche eine Bundespressekonferenz, nicht Pressekonferenz, mit Marlene Mortler. Und ja, und da wollten wir jetzt ein paar Sachen dazu sagen. Ich muss aber sagen, dass es da jetzt gar keine so viele. Jetzt habe ich kurz ein Echo gehört, aber jetzt ist sie wieder weg. Es gab, finde ich, da jetzt nicht so viele herausragende Stellen, weil also ich finde, die Marlene Mortler, die hat sich, die ist schon so viele Fettnäpfchen getreten, dass sie jetzt irgendwie nicht mehr in so viele reintritt, weil sie quasi jedes Mal, wenn sie eine klitzekleinigkeit falsch sagt, dann wird sie da überall verarscht. Es gibt lauter Memes. Aber es gab also eine Stelle trotzdem, die richtig fail war, und das war die Stelle mit der Einstiegsdroge. Da wird sie von Thilo Jung gefragt. Also zeigen wir das jetzt? Ja, klar, ich habe das Video hier, es ist Genau, also gesagt, schaut es auf Thilo Film ab Jung. mit der Einstiegsdroge dann. Genau, warte ganz kurz. Dafür müsste ich nur kurz den Ton ändern, warte. So, und ich hoffe, dass das Ganze jetzt so klappen wird. Ich mache eben mit meiner Bildschirmfreigabe, genau. So. Seht ihr die Modler? Ja. Ja. Alles klar. Unser Experten, es ist ja mittlerweile eindeutig, dass Cannabis keine Einstiegsdroge ist. Ist Cannabis für Sie noch eine Einstiegsdroge? Cannabis keine Einstiegsdroge ist, das ist Ihre Interpretation. Mein Kenntnisstand geht dahin, dass Cannabis die Droge ist, die von jungen Leuten zuallererst konsumiert wird. Und der weitere Kenntnisstand ist, je häufiger Cannabis konsumiert wird, je jünger der Konsument ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Abhängigkeit entwickelt. Dass es zu massiven Störungen in der Entwicklung des Gehirns kommt. Das heißt, dass das Wachstum, das in eine bestimmte Richtung gehen soll, in eine andere Richtung geht und der junge Mensch am Ende, im schlimmsten Falle, bis zu seinem Lebensende Probleme hat. Und für mich ist es einfach wichtig, das Thema Cannabiskonsum nicht zu verharmlosen, sondern immer wieder auf die hinzuweisen, die Probleme haben können, wenn sie schon mal Drogenhilfeeinrichtungen besucht haben. Und ich habe viele besucht in dieser Zeit und mit betroffenen jungen Menschen gesprochen haben, dann denken sie vielleicht auch anders drüber. I know a lot of people want to send blankets. Also, jetzt habe ich wieder das Echo wieder da. So, jetzt ist weg. Genau. Also, ich weiß nicht, also ich finde, das fundamentalste Problem ist, dass sie quasi die Frage nicht beantwortet. Also sie mitten in der Frage wechselt sie das Thema. Sie sagt, also die Frage war, ist es eine Einstiegsdroge? Also genau, das ist überhaupt schon von Thilo Jung schon ziemlich raffiniert die Frage gestellt. weil er sagt ja, unter Wissenschaftlern ist es ja quasi, sind sich alle einig, dass es keine Einstiegsdroge ist. Und dann ist es für sie noch eine Einstiegsdroge. Und dann sagt sie erstmal so, das ist ihre Interpretation. Was soll das denn für eine Antwort sein? Er hat gerade gesagt, dass es nicht, er hat korrekterweise gesagt, dass es nicht, also quasi, dass es die Interpretation von allen Wissenschaftlern ist. Und dann sagt sie auf einmal, das ist ihre Interpretation. Wenn man das jetzt mal auf andere Dinge überträgt, wenn ich jetzt so sage, ja, unter Wissenschaftlern ist es ja jetzt allgemein anerkannt, dass die Erde keine Scheibe ist. Und dann kann man doch auch nicht antworten, so, ah ja, nee, das ist deine Interpretation, nicht die von Wissenschaftlern quasi. Das ist einfach quasi eine Alternative Facts. Ja, genau. Also die behauptet, die kann in keiner Weise widerlegen, dass es quasi nicht anerkannt wissenschaftlich nicht als Einstiegsdroge gilt. Auf jeden Fall, das ist sowieso schon mal der Fellanfang. Und dann sagt sie auf einmal dann so, ja, es ist keine Einstiegsdroge und es ist gefährlich. Jugendliche, je früher sie anfangen, desto schlimmer. Es ist ja keine falsche Aussage. Also Cannabis kann gefährlich sein, vor allem für Jugendliche. Bloß was hat das mit der Frage mit der Einstiegsdroge zu tun? Also das ist genauso, wenn ich sage so, kann LSD, kann man da an einer Überdosis sterben? Kann man ja nicht. Aber wenn man das fragt, kann man an LSD an einer Überdosis sterben? Dann sagt sie, ja, kann man. Weil es ist gefährlich, so quasi. So, sie sagt einfach so, ja, man darf sich verharmlosen und deswegen ist jede hypothetische negative Annahme über die Droge richtig, sozusagen. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube schon, aber du Simon, ich glaube, du müsstest vielleicht das Kabel in die Kopfhörer stecken. Das gibt immer so ein leichtes Fiepen, das unterbricht dich so ein bisschen. Ah! Moment mal, ich tue einfach auf die... Ich höre Simon ganz gut, aber... Ich tue einfach auf die Webcam. Das Mikro ist besser. Test, Test, wie hört sich jetzt an? Ja. Du müsstest kein Fiepen mehr da. Geht auch, ja. Ja. Genau, also das ist der Stand der Dinge, wie ich darüber sehe. Genau. Ja, aber es wurde ja parallel dazu, gibt es immer damit gekoppelt, die Frage der Legalisierung von Cannabis. Und jetzt. Wobei, warte mal ganz kurz, Gustav, bevor du das machst, ich würde erstmal eher Simon fragen, also wie gesagt, stimmst du dann dem überein? Also ist jetzt Fakt, ist Cannabis keine Einstiegsdroge? Ja, nee, das ist keine Einstiegsdroge. Vor allem, sie sagt dann so, dass die erste Droge, mit denen Jugendlichen in der Regel so in Kontakt kommen, mit Cannabis ist, aber das ist eben nur die erste illegale Droge. Und wir dann später gleich sehen, greifst der Thilo Jung später so an, als weil sie sagt, ah, es gibt so und so viele Drogentote und da weiß ich nur die illegalen Drogen. Und dann sagt sie, nee, ich unterscheide dann nicht quasi, Alkohol ist auch eine Droge. Und tut so, als würde sie da nicht unterscheiden zwischen legalen und illegalen Drogen. Und dann hier macht sie es dann wieder und sagt dann ja quasi, es ist die erste Droge, mit denen sie in Kontakt kommen, aber eben nur illegale Drogen, weil sie da schon eigentlich die Trennung macht sozusagen. Also die Wissenschaft ist quasi, quasi das, was Thilo Jung, worauf er hinaus will, ist, dass die Einstiegsdroge eigentlich für alle Jugendlichen Alkohol ist oder Zigaretten. Ja, also theoretisch, das Ding ist halt Einstiegsdroge, weil die Leute sagen, es ist wissenschaftlich widerlegt, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist. So wird das meistens formuliert, aber generell die Einstiegsdrogenthese generell ist unwissenschaftlich, weil quasi... Es gibt ja keine, du kannst ja keine Drogen nehmen und dann tut sie nicht irgendwelche Moleküle ausschütten, die dir sagen, ah, ich muss noch andere Drogen probieren quasi. Das ist ja quasi kein Effekt der Droge so. Die ganze Hypothese ist, egal welche Drogen, also quasi selbst, also nur weil man mit etwas anfängt, heißt es nicht, dass es quasi eine Einstiegsdroge ist. Weil selbst wenn man mit Alkohol anfängt, bedeutet das nicht, dass man, wenn man danach andere Drogen probiert, irgendwas am Alkohol selbst dazu geführt hat, dass man andere Drogen ausprobiert hat. Also im Sinne von, dass ich quasi, ich habe jetzt mit Alkohol meinen ersten Rausch gehabt und merke, das ist voll geil und irgendwann wirkt der Alkohol nicht mehr und ich suche dann automatisch nach einem stärkeren Reiz. Du meinst, das ist nicht so? Ja, also genau, das ist nicht so. Also es ist halt höchstens so, dass quasi... es gewisse Drogen gibt, mit denen die Leute in der Regel anfangen, weil sie keine so intensive Wirkung herbeirufen. Weil die Leute fangen jetzt eher mit Alkohol und Gras an, nicht und machen dann mit anderen Drogen weiter, weil sie nicht, weil jetzt quasi Gras eine bestimmte Wirkung erzeugt, die sagt, ah, ich brauche jetzt mehr Drogen, sondern sie fangen mit Gras an, weil sie natürlich nicht gleich mit LSD anfangen wollen, weil es eine viel intensivere Wirkung und so eignen sich diese Drogen so ganz gut, um quasi zu schauen, ob einem so eine Art Rausch überhaupt gefällt. Aber gibt es einen Zusammenhang zwischen Illegalität und dem Begriff Einstiegsdroge, weil so viel Cannabis-Droge illegal ist in einem Land, wird es ja über die gleichen Vertriebssysteme an den Mann gebracht, die auch illegal sind. Und das gibt es mit all den anderen illegalen Substanzen. Ja. Das heißt also, dass derjenige, der jemand auf illegale Art und Weise mit Cannabis versorgt, der versorgt einen auch mit Heroin. Ja, genau. Also das ist ein guter Punkt. Über diesen gleichen Kanäle ist das dann faktisch vielleicht auch eine Einstiegsdroge, sodass man mit Kreisen kommt, in denen es dann heißt, ja, probier das mal und dieses und jenes, weil es nur illegal ist. Ja, genau. Also so könnte man sagen, dass es in manchen Fällen durch die gesetzliche Lage allein schon so in Richtung Einstiegsdroge geht, aber quasi die Hypothese der Einstiegsdroge ist ja quasi, dass die Substanz selbst Bock auf mehr macht, aber das ist ja nicht die Substanz, sondern allein der gesetzliche Status der Droge. Der Vertriebsweg, also der illegale Vertriebsweg. Genau, der illegale Vertriebsweg, ja. Und wie siehst du, da gibt es noch einen weiteren Aspekt, der in der Konferenz immer wieder betont wird von diesen Experten und sowohl von Bundeskriminalamt als auch von dieser Drogenbeauftragten, und das ist dieses vermeintlich neue Phänomen des Mischkonsums, dass es zugenommen habe und dadurch dann auch mehr Drogentote, abgesehen von den Opiaten, zustande gekommen seien oder im Verbund mit Opiaten, dass die Leute jetzt mehr mischen. Das ist ja die These dieser Experten. Gibt es mehr Mischkonsum oder ist das also einfach von Fantasiegebilde, um recht zu fertigen, dass man vielleicht andere Substanzen als illegal deklarieren muss? Also mir liegen diesbezüglich keine Daten vor, aber also ich weiß es wirklich, um ehrlich zu sein, nicht. Also kann ich leider nichts dazu sagen. Also ich weiß es gerade gar nicht mehr. War es so quasi, dass Sie selbst angefangen haben mit dem Mischkonsum oder hat ein Journalist das mit dem Mischkonsum gefragt? Es ist selbst von, also es ist nicht aus einer Frage heraus entstanden. Okay. Nee, das, also ja, könnte schon sein. Also, aber ich weiß es leider nicht, ob das stimmt. Es gab aber die Frage, und das finde ich auch interessant, und zwar die Verknüpfung Konsum bestimmter Drogen und Leistungsdruck. Das ist ja auch gefragt worden. Ja, und zwar, genau. Kokainkonsum faktisch konstant ist und nach wie vor hoch ist. Auch die Beschlagnahmungen nehmen nicht ab, in Bezug auf die Gesamtmenge. Das ist ja eine Produktivitätsdroge, Kokain. Ja. Und auch bestimmte andere Substanzen fördern ja angeblich die Produktivität. Da ein Kontext, das heißt, dass die Gesellschaft immer mehr fordert und viele einfach nicht damit klarkommen und deswegen solche Drogen nehmen, die aufputschen? Ja, natürlich. Also sieht man ja auch schon im Kindesalter quasi den, wenn wir jetzt noch in einer Gesellschaft von einer Steinzeitgesellschaft leben würden, dann bräuchten wir wahrscheinlich jetzt nicht solche Drogen wie Ritalin, damit Kinder still sitzen sozusagen. Also es ist ja nicht nur still sitzen und arbeiten. Also ja, es ist auf jeden Fall klar, dass also wir immer mehr auf Leistung getrimmt werden und ja, und deswegen mehr solche Drogen konsumiert werden. Aber und dann noch zu den Opiaten. Ich frage dich, weil du bist der Experte, du weißt ja Bescheid. Ich habe ein Video von dir sehr bewundert. Da geht ja auch mit einem Abhängigen in die Katakomben in München. Genau, ja. Da hast du mit dir auch einen jungen Journalisten, der dich dann hineinführt in die Szene. Way Collective. Genau. Und da wird ja auch unterschieden zwischen den verschiedenen Bundesländern, wie es dann aussieht mit Therapiemöglichkeiten und Ersatzdrogen, Methadon etc. Ja. Da wird auch im Video, das ihr gemacht habt, genau, erwähnt, dass Bayern sehr restriktiv ist. Ja. Im Vergleich zu anderen Bundesländern. Wie siehst du das? Ist Bayern restriktiver? Gibt es, weil es gibt ja, auch das wird in der Konferenz gesagt, Bayern ist in Bezug auf die Zahl der Drogentoten eigentlich einer der Spitzenreiter in Deutschland. Ja. Ja, also das zeigt auch wieder, dass quasi eine möglichst repressive Politik nicht unbedingt für weniger Drogentote, sondern es zeigt halt quasi, dass die Politik letztendlich nichts bringt. Nochmal in Bezug auf die Katakomben und auch auf das Video. Ich fand es ganz interessant, weil quasi Bayern ja, also und die Mordler, die hat ja auch viel mit Bayern zu tun und so und gibt ja auch Bilder von ihr auf dem Oktoberfest und so. Und ich kritisiere ja die Mordler immer viel, aber ich muss sagen, eine Sache muss ich hier anrechnen, also quasi, obwohl sie so sozusagen bayerische Wurzeln hat, hat sie ja auch in der Pressekonferenz gesagt, dass sie Methadon-Ersatzprogramme befürwortet und sogar, sie hat sogar gesagt, dass sie sogar reines Heroin befürwortet für Süchtige, dass sie nicht in die Beschaffungskriminalität reinkommen, was ich hier wirklich ein bisschen anrechne, dass sie da so offen ist für sowas, weil das hätte ich eigentlich nicht von ihr erwartet. Also in Bayern, also war man ja quasi auch, ich weiß nicht, ob es mittlerweile Methadon-Ersatzprogramme in Bayern gibt, aber auf jeden Fall weiß ich, dass man da auch immer extrem anti war und auch was die Konsumräume angeht. Also ich komme ja aus Bayern und ich habe da auch, weil du halt die ursprüngliche Frage von dir war ja, ob die da wirklich strenger sind in Bayern. Also ich bekomme halt regelmäßig auch von Zuschauern, vor allem aus Bayern, irgendwelche Horror-Stories, wo Leute wegen Kleinigkeiten untersucht werden wurden. Und es gibt auch irgendwie so eine Doku, wo die schauen, wo die halt dir das vergleichen, weil viele sagen dann, ja, in Bayern gibt es einfach mehr Polizisten oder sowas pro Person und das stimmt dann gar nicht. Genau, das Entscheidende ist wirklich, dass es in Bayern kommt, dass tatsächlich laut dieser Doku, wo ich gesehen habe, zu deutlich mehr Verurteilungen. Und ich werde da auch demnächst nochmal mehr dazu erfahren, weil ich diesen Freitag oder nächsten Freitag drehe ich was wieder mit solchen Leuten, die wo irgendwo fürs Öffentlich-Rechtliche arbeiten. Da gehen wir in, es gibt ja viele öffentliche Anhörungen und da gehen wir rein und schauen uns mal selbst an, weil die Mordler und die ganzen, die sagen ja immer, dass quasi theoretisch alle Konsumenten sowieso letztendlich freigesprochen werden, weil es ja meist sich nur um mindere Mengen handelt. Und wir schauen halt dann in solchen öffentlichen Gerichtsanhörungen, welcher Anteil der Konsumenten keine Strafen bekommen und so. Also long story short, ja, Bayern ist strenger. So, okay. Okay, kurz zu Mordler. Ich meine, wie gesagt, unabhängig, wie seltsam diese Aussage war von ihr, sie spricht ja auch die Risiken von Marihuana-Konsum an. Ja. Die sind ja nicht zu vernachlässigen. Das habe ich ja auch gesagt vorher. Natürlich gibt es jede Menge Risiken von Marihuana, vor allem im jungen Alter. Du würdest du dann auch befürworten, also sollte Marihuana legalisiert werden, dass es dort ein Mindestalter gibt, die kann dann 21, 25 oder so? Ja, aber ich würde sagen, ich würde schon auf die 21 wahrscheinlich gehen, ja. Witzig fand ich, dass in den Vereinigten Staaten, es in mehreren Bundesstaaten ja auch so eine Legalisierung gekommen ist. Und in Colorado und in Kalifornien. Richtig. Und kein Problem. Ich habe nur einen Satz kurz gehört. Ich habe nur gerade was geholt, weil es konnte. In der Konferenz wird ja auch verglichen. In den USA gibt es ja auch in bestimmten Bundesstaaten diese Legalisierungswelle. In Kalifornien, in Colorado und so weiter und so fort. Und in dieser Konferenz, das ist das Lustige, argumentiert man mit. Kann ich ab hier schon übernehmen? Ich glaube, du meinst ja die Stelle, weil quasi der Typ, der Cybercrime-Typ sagt ja dann, ihm ist noch kein Beispiel bekannt, wo es legalisiert wurde und dass da keine Probleme gibt und so. Und er meint ja, dass es dann alles nach hinten los ist. Weniger Konsum und weniger Kriminalität. Ja, genau. Und er sagt dann auch, dass der Konsum und so gestiegen ist und so, ja. Was gar nicht stimmt. Also es stimmt schon, dass der Konsum gestiegen ist, zum Beispiel in Colorado. ich glaube so um 5% unter den Erwachsenen. Aber das war schon davor ein laufender Trend, weil sie, als es noch legal war, ist es auch so immer ein paar Prozent gestiegen. Also quasi die, das war einfach quasi die Kurve, die weitergeht. Und da hat quasi die Legalisierung nichts ausgemacht. Also es wäre ja davor nicht auch gestiegen. Und bei Jugendlichen ist es sogar seit der Legalisierung nach unten gegangen, der Konsum. Das heißt, er hat nicht gelogen, aber ein bisschen die Daten so ausgelegt. Ja, ja, genau. Okay. Ja. Aber wie sieht das denn mit Portugal? Portugal hat ja auch eine ziemliche Drogenliberalisierung erfahren. Und da ist es offensichtlich auch so, dass der Drogenkonsum bei Jugendlichen zurückgegangen ist. Genau, der ist gegangen. Liberalisierung. Also es ist ja nichts, es ist nicht legalisiert worden, sondern es wird in Anführungsstrichen besser gehandhabt. Das heißt also, ja, man kann sogar alle illegalen Substanzen, einschließlich ob es Amphetamine sind, selbst Heroin, für den entsprechenden Konsum von bis zu 10 Tagen gilt es als nicht Verkauf. Ja. Und die Zahlen der Toten, die Zahlen der Infizierungen und die Zahlen der Konsumenten im jugendlichen Alter sind allesamt zurückgegangen. Ja, also das zeigt auch, also ich sag das ja auch in meinem Kanal immer wieder und wieder, also Portugal ist einfach das perfekte Beispiel dafür, dass eine liberalere Drogenpolitik sehr viel weniger Leid verursacht. Hier das heißt, kann ich, du aber vertrittst aber auch eine schon, ich sag mal, eine eher ziemlich radikale Meinung, wenn die, also Leute deines Channels wissen es ja, du bist, ist das korrekt, wenn ich annehme, wenn ich sage, du wärst für die Legalisierung von allen Drogen? Oder hast du da eine Einschränkung? Ja, bin ich. Nee, da habe ich keine Einschränkung, weil der, also nur wenn Drogen legal sind, dann gibt es da eine maximale Qualität und Reinheit und das ist ja quasi einer der, vor allem bei den sehr gefährlichen Drogen wie Heroin, also quasi, es ist ja irgendwie paradox, man sagt, Drogen sind gefährlich und deswegen verbieten wir sie und machen sie aber dadurch noch gefährlicher, weil sie ja verboten gefährlicher sind wegen den Streckstoffen und dann vor allem bei Heroin, da machst du ja noch die ganze Beschaffungskriminalität und so. Und ich finde immer ein sehr gutes Beispiel, weil die Leute sagen immer so, ja, Gras legalisieren passt schon, aber was ist mit Heroin? Wenn ich jetzt euch zum Beispiel frage, warum nehmt ihr keine Heroin? Was ist eure Antwort? Angst vor Spitzen. Ganz ehrlich? Ja? Angst vor dem Tod. Ja, genau. Angst vor der Abhängigkeit, hängen zu bleiben und nie wieder klar zu kommen. Genau. Das ist halt der perfekte Beispiel. Schau, keiner von euch hat gesagt, weil es verboten ist. Ihr will quasi, da sieht man quasi, dass Aufklärung der entscheidende Punkt ist. Jeder weiß, dass Heroin gefährlich ist. Und wenn man das legalisieren würde, würde jetzt keiner von euch wahrscheinlich, würde jetzt da in den Supermarkt gehen und sich Heroin kaufen, obwohl ich sowieso nicht dafür bin, dass man es im Supermarkt legalisieren sollte, aber so. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. Es sollte sozusagen ein streng kontrollierte Fachgeschäfte geben und genau, wie man jetzt eben hier gezeigt hat, quasi die Leute nehmen es nicht, weil es verboten ist, sondern weil es gefährlich ist. Lass uns kurz, wir sollten, glaube ich, den Begriff Legalisierung genauer definieren. Es geht nicht darum, dass Heroin oder andere Drogen einfach überall verkauft werden. Es geht einfach darum, dass das Konsum von Drogen nicht strafbar ist. Dass es toleriert wird. Genau. Also der Konsum ist ja jetzt schon legal, theoretisch, aber natürlich. Von allen Drogen? Also ja, in Deutschland schon. Ja, stimmt, das hat mir mal in einem Video mit dir. Du hast ja gesagt, irgendwie, es kann uns niemand verbieten, irgendwas in unseren Körper reinzupacken. Das Beschaffen ist irgendwie illegal. Das ist halt immer das Paradox an dem Gesetz, weil man kann natürlich keine Drogen konsumieren, ohne sie zu besitzen. Also ja, aber theoretisch ist der Konsum legal. Aber das ist dann das Problem? Aber was heißt, okay, wenn alle Drogen schon legal sind? Halt eben nur der Konsum. Also quasi, wenn ich jetzt mit einem Gramm Heroin oder Kokain oder Gras erwischt werde, dann wird man ja nach wie vor bestraft und quasi nur weil man den Konsum erlaubt, gibt es ja noch keine legalen Vertriebswege und nur diese sorgen für eine Ruhe Reinheit. Aber Moment, wenn ich mit Koks oder Heroin erwischt werde in der Tasche, nicht? Ja. Einfach, und ich, das heißt, ich verkaufe das nicht, ich behalte, ich habe das nur in der Tasche. Besitz ist strafbar. Ist das schon ein Straftat? Das ist strafbar. Das ist eine Straftat auf jeden Fall, Aber bei aber in vielen Bundesländern würdest du wahrscheinlich halt dafür keine Strafe bekommen, weil es eben noch als Mindestmenge gilt und nicht Mindestmenge, so das hört sich an, als müsste man eine bestimmte Menge mit sich rumtragen, aber es ist eine kleine Menge, die sicher nicht zum Dealen gedacht ist, und da wird man wahrscheinlich freigesprochen werden. Ja, aber trotzdem werde ich Probleme haben. Ja, das genau, heißt, auf jeden Fall. Das ist schon eine Verletzung des Gesetzes. Ja, also wenn man wie ich zum Beispiel hier lecker Gras, so viel Gras hätte, dann würde es wahrscheinlich da würde man wahrscheinlich keinen Freispruch mehr in Bayern bekommen. Aber es ist legal bei mir. Medizinisch verordnet. Okay. Interessant. Ja, coole Sache. Zahlt die Krankenkasse. Ernsthaft? Ja, seit März kann man das machen. Ja. Ja. Darf man erfahren, aufgrund von was du das bekommen hast? Ich bekomme das aufgrund von ADHS. Ich dachte, da kriegt man Ritalin für. Was soll denn das? Ja, aber wenn Ritalin fehlgeschlagen ist und keine Wirkung erzielt hat, dann kann man es... einen noch stärkeren Downer. Ja, also Ritalin ist ja kein Downer. Quasi man bekommt ja auch eine Sorte Gras mit überwiegend THC und nicht so viel CBD. Das heißt, es geht auch fast mehr in die Richtung eines Opfer-Medikaments, so wie Ritalin. Genau. Ich würde aber sagen, es ist auf jeden Fall eine weniger intensivere Droge, wie jetzt zum Beispiel Ritalin, würde ich sagen. Kann ich nicht mitnehmen. Ich habe nur Berichte gelesen von Leuten, die Ritalin genommen, vor allem von Studenten, die das quasi nachträglich als Lernhilfe genommen haben. Und die meinten, also die Berichte, die ich gelesen habe, ich war so mega produktiv, ich war so richtig geil konzentriert, ich konnte tagelang durchschreiben, aber dann waren irgendwie meine Kreativitätsbatterien leer und mir fiel nichts mehr ein, also musste ich sie absetzen. Ja, genau. Ritalin ist bekannt sozusagen dafür, dass das so ein bisschen die Kreativität verschlechtert. Also es klingt für mich wie so eine Art Gehirnbrandrodung. Weißt du, du holst alles raus und dann ist nichts mehr und dann musst du es erstmal absetzen und kommst nicht klar. Ich wollte kurz, wollten wir noch einen Ausschnitt aus dieser Pressekonferenz anschauen? Das ist das zweite Video, das kurze Video. Da geht es um die Toten von legalen und illegalen Drogen. Genau. Mhm. Genau, da wo wir gerade schon beim Konsum sind. Wartet mal kurz, ich muss mich eben abstöpseln, dann kommt der Ton nämlich bei mir direkt aus den aus den Lautsprechern. Also, zack, und so, seht ihr es? Ja. Okay, und alle Ruhe bitte. 2016 wurden 1333 rauschgiftbedingte Todesfälle registriert. Das sind Fake News, Frau Mortler. Rauschgift, dazu gehört auch Alkohol und Tabak. Sie haben vorhin die Zahlen genannt. Warum werden diese Zahlen immer noch getrennt behandelt? Es gibt keine illegalen Drogentoten und legalen Drogentoten. Warum verbreiten Sie weiterhin diese Fake News? Lieber Jo, das behaupten Sie, dass das Fake News sind. Wenn Sie Alkohol und Tabaktote hier nicht anführen, dann sind es Fake News. Sie wissen genau, dass ich gleich zu Beginn die Zahlen der Tabaktoten und der Alkoholtoten in Relation gesetzt habe und gleichzeitig darauf hingewiesen habe, dass 121.000 Tabaktote pro Jahr und über 70.000 Alkoholtote pro Jahr im Verhältnis zu den Toten im Bereich der illegalen Drogen ganz klar zeigen, wo noch mein Handlungsfeld ist. Aber heute reden wir eben ausschließlich über die illegalen Drogen. Und deshalb ist ja heute auch Herr Münch gekommen. Ich sehe jetzt hier keinen Widerspruch. Es gibt keine Geheimnisse. Im Gegenteil, Sie wissen, dass ich mich auch im anderen Bereich, Stichwort Tabakwerbung, hier habe ich mein Ziel noch nicht erreicht, massiv einsetze, dass in Zukunft Tabakwerbung zum Beispiel verboten wird. Der Punkt ist, wenn heute Abend wieder in den Hauptnachrichten vermeldet wird, wie viel Drogentod es letztes Jahr gab, dann wird von 1333 gesprochen und nicht von den 200.000 anderen Drogentoten. Ist es nicht Ihre Aufgabe als Drogenbeauftragte, das ganzheitlich anzugehen und immer zu betonen, dass diese Toten durch illegale Drogen einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil ausmachen? Das ist eine Möglichkeit. Stellen Sie sich vor, wir würden hier heute nicht zusammensetzen. Wären Sie wahrscheinlich der Erste, der sagen würde, ah, Mottler hat was zu verbergen. Erstens. Zweitens werde ich ja noch in diesem Jahr vor der Sommerzeit meinen Drogen- und Suchtbericht vorstellen, wo der Bereich Alkohol und Tabak einen ganz, ganz breiten Raum einnehmen wird. Und da gibt es auch nichts zu beschönigen, im Gegenteil. Es ging ja gerade darum, bei dem letzten Ausschnitt darüber, dass Tilo Jung sich darüber beschwert, dass es nicht unterschieden wird zwischen legalen und illegalen Drogen. Also ich muss sagen, so quasi in der Pressekonferenz, finde ich, macht sie sich quasi nicht dessen schuldig, dass sie da nicht unterscheidet, weil am Anfang da betont sie ziemlich relativ deutlich, dass es ziemlich viele Alkoholtote gibt. Und auch in den letzten Konferenzen oder in ihren letzten Auftritten hat sie quasi sich auch nicht dessen schuldig gemacht. Aber die Frage ist halt quasi, wenn es jetzt dann, wie Thilo Jung prognostiziert, passiert, dass in den Nachrichten dann steht, 1000 Drogentote, obwohl quasi hier lediglich von den illegalen Drogen die Rede ist, ist natürlich die Frage, ist es dann die Schuld von Marlene Mortler oder ist es die Schuld von den Nachrichten, wenn die das so berichten, weil sie hat das eben jetzt in der Pressekonferenz selbst nicht so berichtet, aber vielleicht sollte sie es vielleicht nochmal ein bisschen deutlich betonen. Ich muss sagen, also obwohl mich das auch total oft aufregt, dass quasi diese Unterscheidung nicht getroffen wird, so krass, wie Thilo sie jetzt in dem Fall verurteilt, kann ich jetzt laut dieser Konferenz es nicht machen. So. Das wäre meine mein Statement zu dem Ganzen. Aber ist das nicht so? Aber ich glaube, es gibt schon eine gewisse Absicht, warum sie quasi Tabak und Alkohol überhaupt nicht als Droge bezeichnen wollen. Doch, als Droge schon, nur legale. Ja. Aber trotzdem, wir sagen nicht, sie erwähnen nicht, dass es Droge ist. Und das ist quasi, liegt außer ihrem Gebiet. Weißt du? So, ja, doch, aber am Anfang, also quasi, sie selbst zumindest hat es am Anfang dieser Sitzung, diese Bundespressekonferenz schon erwähnt eben, aber quasi es kann, wenn es Nachrichten nicht erwähnt, dann könnte man natürlich spekulieren, ob das Absicht ist, wenn das jetzt heute in der Tagesschau berichtet wird. Dann kann man natürlich fragen, ob es dann irgendwelche sozusagen politischen Hintergründe hat. Ich glaube, eher wirtschaftliche Gründe. Bei diesen ganzen Konferenzen über Jahre hinweg wird die pharmazeutische Industrie auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Es gibt auch unheimlich viele Tote verursacht durch Medikamentenmissbrauch. Ja, stimmt. Und das wird niemals in die Statistiken mit eingefasst. Das sind Drogen, die genauso schädlich auf den Organismus wirken können, wenn sie falsch dosiert sind oder wenn sie zweckentfremdet werden. Und es gibt Jahr für Jahr Abertausende von Toten in Deutschland und weltweit, die eigentlich auf die Pharmaindustrie zurückgehen. Beziehungsweise auf das lasche Handhaben auch in Bezug auch auf die Vergabe der Medikamente. Mhm, und das ist auf jeden Fall auch ein Problem. Naja, ich meine, klar, weil es ist eine große Industrie. So Alkohol ist gut, genauso wie die Alkohol- und Tabakindustrie. Ja. Das sind große Industriezweige. Aber es gibt dann erschreckende Statistiken aus den USA, da werden zum Teil ein hoher Prozentsatz der Kinder bis zum dritten Lebensjahr, faktisch schon quasi noch Säuglinge, werden bereits medizinisch, also beziehungsweise pharmazeutisch behandelt. Ja. Weil schon bei Kindern angeblich schon massiv in den Vereinigten Staaten bei Zweijährigen Verhaltensstörungen und nervöse Störungen diagnostiziert. Zweijährige erhalten verschreibungspflichtige Antidepressiva und solche Geschichten. Naja, ich meine, wenn sie so laut sind, ist doch klar, dass die Eltern da direkt so eine Pille greifen, um sie ruhig zu stellen. Also, ne, es ist aber auch Marketing, muss man sagen. Ne, vergiss das nicht. Es ist Drogen. Nö, ja, nein, es ist Marketing, es ist der Name, wie du es verpackst. Marihuana wurde seit jeher verteufelt, genauso wie keine Ahnung, Kokain oder Heroin oder sonst was, aber Ritalin ist ja eine Medizin. Es ist auch eine Droge, ja. Aber sie hilft ja, sie ist ja, positiv. Also, und vor allem in den USA, da ist es, muss man sagen, schon mal nochmal deutlich krasser wie hier, weil ich glaube, da ist es halt auch so, dass manche Ärzte, soweit ich weiß, Provisionen von den von der Pharmaindustrie bekommen, was ja hier zum Glück nicht der Fall ist. Oder zumindest weiß ich, habe ich das glaubst nicht. Glaubst du das? Ich bin mir nicht sicher. Wirklich? Also es gibt auf jeden Fall die Medizinvertreter, also die Vertreter der Pharmalobby, die gibt es natürlich auch in Deutschland, dass sie dann also zu großen weiß nicht, Kliniken oder sonst was gehen und sagen, hey, wir haben diese Medizin, sie bietet das und das und ist billiger. Das passiert ja auch bei uns. Nur die Sache ist halt, Simon hat recht, also das, was da in Amerika passiert, wird bei uns nicht passieren, weil einfach die gesundheitlichen Regulationen so viel höher sind hier. Ja, okay. Sollen wir jetzt zum nächsten Thema kommen? Ja, oder? Warte, haben wir sonst nichts mehr darüber zu sagen? Ich persönlich, wie gesagt, ich fand Mortlers Aussage halt, ich persönlich fand sie ziemlich interessant, muss ich sagen. Es ist ja wirklich so. Welche Aussage zu was? Meinst du jetzt genau? Jetzt die letzte. Es klingt da wirklich so, als ob sie sagen würde, ja, Alkohol und alles andere Tote sind schlimm, aber darum geht es gerade nicht. Es geht nur um die, was war das, 1300 Tote durch illegale Drogen? Ja. Und sie hat ja auch versprochen, dass quasi demnächst, soweit ich das verstanden habe, dass das demnächst jetzt von wegen, ja, aber da gibt es quasi ein gesondertes Ding zu. War das gequatscht oder meinst du, das passiert wirklich? Ich könnte mir vorstellen, dass sie es einhält. Also ich hoffe es einfach mal. Ich bin mal schuldig bis... Du meinst unschuldig. Unschuldig bis, wie sagt man da, unschuldig bis... Bis die Schuld bewiesen ist. Ja, genau. Aber glaubst du tatsächlich, dass da irgendwas Politisches dahinter steckt, im Sinne, dass man wirklich diese Trennung hat zwischen Zigaretten und Alkohol? Rest. Also es kann auch politische Dinge sein, aber es ist, finde ich... Also auch unbewusst so im Volk so verankert, quasi, ich habe es schon erlebt, quasi, dass ich Leute so belauscht habe bei Gesprächen und dann so, Zigaretten sind doch keine Drogen. Also ich habe natürlich so Jugendliche so quasi in der S-Bahn reden sehen, so, meine Mutter, also quasi, die haben geraucht, das waren viel zu jung zum Rauchen, also, meine Mutter erst hat gesagt, dass Zigaretten auch eine Droge sind. Und das waren so quasi diese 15-Jährige und quasi, es ist generell leider in der Gesellschaft allgemein so verankert, dass quasi man Droge bedeutet, illegale Droge sozusagen. Und ich glaube nicht, also ich würde nicht unbedingt direkt daraus schließen, dass es irgendwelche manipulativen politischen Absichten sind. Also das ist einfach halt sozusagen die... Es ist sozial verankert, meinst du? Es ist komplett sozial verankert. Es ist sozial verankert und quasi, in unserem Volk wird das so gesehen und die Politiker sind auch Teil des Volks sozusagen und sind so ähnliche Menschen wie der normale Bürger oder viele Politiker somit treffen die halt aus den gleichen Gründen nicht die Unterscheidung wie die normalen Bürger. Aber die Quote der Opiatabhängigen, also Heroinabhängigen im Grunde genommen, die tatsächlich betreut wird, liegt nur bei 50%, sagt sie auch in der Konferenz. Das heißt, 50% aller Heroinabhängigen in Deutschland werden nicht betreut. Eine niedrige Quote. Also in der Konferenz selbst sagt sie, dass etwa 50% der Opiatabhängige tatsächlich betreut werden im Sinne von Substanzen, die Droge selbst ersetzen sollen, die sie dann erhalten und verschiedene bei einer kontrollierten Vergabe, medizinische Betreuung, Versorgung mit entsprechendem Besteck für die Inanspruchnahme der Droge und so weiter und so fort. Das ist eine sehr geringe Quote, die zugibt. 50. Also da muss man natürlich erstmal die Frage stellen, warum sie nicht betreut werden. Also es ist quasi jeder, der quasi Hilfe sucht, der sollte sich schon Hilfe suchen, aber quasi es gibt ja bestimmt einige, also viele merken erst viel zu spät, dass sie ein Problem haben und die sind halt schon abhängig, aber versuchen halt dann selbst ihr Leben noch in den Griff bekommen. Ich weiß nicht, ob man da ausgerechnet sagen kann, dass das irgendwie daran liegt, dass ich verantwortlich wäre für die Familie. Ja, könnte das sein, aber ich würde es nicht definitiv sagen. So. Okay, eine letzte Frage allgemein jetzt zu dem, ich sag mal so, zu der Drogenfrage. Glaubst du an den Schulen oder vielleicht nicht an Unis, wird richtig und gut Aufklärung geleistet? Oder glaubst du, da geht noch mehr oder es wird das Falsche? Also ich höre immer so ziemlich die Horror-Story, also von sehr schlechten Aufklärungen, wenn mir irgendwer was davon erzählt, also irgendwelche Schüler sagen, wie bei ihnen die Aufklärung ist. Also bei mir muss ich sagen, als ich damals aufgeklärt wurde, damals habe ich mich noch gar nicht für null für Drogen interessiert. Damals hat uns der Biolehrer hat uns über Weed aufgeklärt und der war wirklich total objektiv. Ich glaube, der Biolehrer, der hat auch ein bisschen gekifft, weil der wirkte auch ein bisschen so und der war nicht so, das ist aber weg und der so, ja, was soll man denn so und war halt amüsant. Aber ich bekomme halt ständig von Schülern zu hören, dass sie ausschließlich von Polizisten aufgeklärt werden, was ja völliger Unbug ist, weil sie keinerlei pharmakologische Ausbildung haben und nicht wissen, was sie davon reden, was sie da eigentlich sagen quasi. Weil sie die Konsumenten und Dealer verfolgen, sollen sie auf einmal wissen, wie die Drogen wirken. So. Also, da wird ich meine, wenn sie jemanden treffen, der heiß, erfahren sie es ja letztendlich aus erster Hand. Also das Beispiel ist ja da. Ja, aber quasi dann sehen sie ja immer nur die Beispiele, wo man es eindeutig sieht und bei den Leuten, bei den Fällen, wozu quasi ein Polizeieinsatz nötig ist, quasi. Wenn jetzt irgendwer endkrass auf irgendeiner Droge abkackt und so, dann wird vielleicht die Polizei gerufen. Aber wenn jetzt irgendwer sich ein bisschen Weed gönnt und damit normal sein, also so am Abend ein Feierabend-mäßigen Joint oder sowas und der das jeden Abend macht, quasi, da ruft der in der Regel keiner die Polizei und da bekommen ja diese Seite der Droge gar nicht mit. Ach so, meinst du das? Im Sinne von, dass die Polizisten eigentlich nur die Negativbeispiele mitbekommen, also wenn jemand da, keine Ahnung, mal richtig hart auf Koks oder so abfuckt und dann... Ja, genau. Und irgendwer ist auf Koks, wird aggressiv und dann wird die Polizei gerufen. So, solche Fälle bekommen die am ehesten mit. Oder zum Beispiel auch in Fälle von Opiaten, da ist es ja oft auch so, dass die Kinder, also wenn Leute oder generell halt Drogenabhängigkeit, wenn das Eltern sind und dann, wenn die ihre Kinder vernachlässigen, dann kommt es ja dann am ehesten dazu, dass man die Polizei ruft, aber nicht jetzt, wenn jemand dann sozusagen klarkommt. Was ich aber auch interessant fand, ist, es wurde auch Crystal erwähnt. Das ist relativ schnell in der Verbreitung eingedämmt werden konnte, weil man die bestimmte chemische Substanzen im Verbund auch mit tschechischen Behörden, weil dort halt die größten Produktionsstätten seien, stark einnehmen konnte und dass sich das regional begrenzt. Ist das so? Ich glaube, die haben sich da immer sowieso viel zu krass eingebildet, dass da so jetzt die krasse Epidemie von Crystal Meth kommt. Also es ist doch in der Bevölkerung allgemein bekannt, dass es ein sehr potentes eine sehr potente, stimulante Droge ist, mit der man nicht spaßen sollte. Also jeden, wenn du fragst, willst du Crystal Meth probieren, dann würden die meisten Nein sagen. Also ich weiß nicht, ob da irgendwelche Maßnahmen dafür verantwortlich sind, also von denen jetzt mit der Produktion, dass da die Stoffe zur Herstellung verboten worden sind. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Einfluss darauf gespielt hat, dass das jetzt weniger Leute nehmen. Im Gegenteil, wer sowas haben will, der findet das immer. Dann kommt es halt aus anderen Ländern. Also dort ist es auch so, als suche man unbedingt Erfolgserlebnisse. Dass ja, man dann das würde ich Drogen sagen. Bekämpfen, weil wir als Behörden aktiv dagegen vorgegangen sind. Ja. Aber du denkst eher, das ist ja der Konsument, der sagt, nein, das ist einfach zu gefährlich. Ja, genauso wie ich bei Heroin vorher schon als Beispiel so das demonstriert habe, so ungefähr ist das Gleiche da.